gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. 6150. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp. Heute Escalator Over the Hill von Carla Bley und Paul Haynes. Eine Jazz-Oper, die völlig surreal ist, nach dem Libretto eines Beat-Poeten. Nicht einmal Carla Bley soll beim Komponieren der Sinn klar gewesen sein. Trotzdem hat sie eine atemberaubende Mixtur aus unerhörten Klängen erschaffen. Eine Mischung aus Free- und Fusion-Jazz, avancierter Rockmusik, Musik im Stile Kurt Weils, zeitgenössischer E-Musik und indische Klänge gingen einher. Die kompositorische Klaviatur, auf der Bley spielt, ist beispiellos. Die Vielfältigkeit mit schiefen Bläsersätzen, morbiden Chorgesängen und schrägen Klangcollagen meisterlich abgestimmt. Vermutlich gab es nie wieder ein Jazzalbum, auf dem sich so viele herausragende Instrumentalisten versammelt haben. Gatto Barbieri, Don Cherry, Charlie Hayden, John McLaughlin, Roswell Rudd, Enrico Rava und andere mehr. Dazu Rockgrößen wie Jack Bruce, Lynn Aronso, Don Preston und weitere. Trotz dieser geballten musikalischen Wucht brauchte es noch einmal 26 Jahre, bis Escalator Over the Hill zum ersten Mal live aufgeführt wurde. Carla Bley ist die große Komponistin des modernen Jazz, eine Musikerin, die auch Klavier spielt, aber deren Stärke das Zusammendenken von ungewohnten Klängen ist. Das zeigte sie hier auf diesem Album meisterhaft, aber bis in die 2000er Jahre hinein hat Carla Bley regelmäßig Meisterwerke in unterschiedlichsten Besetzungen vorgelegt. Ich würde sagen, hören Sie diese Platte zuerst und kaufen Sie alle anderen von ihr. Thank you. We'll be right back. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, erschienen im Emmons Verlag. Heute Phoenix von Gato Barbieri. Mitte der 60er Jahre gab es drei Saxophonisten, die die Jazzwelt aufhorchen ließen. Albert Ayler, Peter Brötzmann und Gato Barbieri. Während Ayler und Brötzmann dem freien Spiel treu blieben, ging Gato Barbieri in den nächsten Jahren zu etwas moderateren Klängen über, die er vor allen Dingen in seiner lateinamerikanischen Herkunft verankerte. Ehe er mit der Filmmusik zum Bernardo Bertoluccis Film Der letzte Tango weltberühmt wurde, brachte er die Platte Phoenix heraus. Phoenix war eine Teamarbeit von südamerikanischen Musikern, die ihre traditionellen Percussion-Instrumenten spielten und US-Jazzern. Barbieris Saxophonspiel war auf dem Höhepunkt, grell, federnd, unnachgiebig. Es erinnert an das nächtliche Jaulen eines aus Rand und Band geratenen Katers. Man fühlt sich in die Hitze einer lateinamerischen Kleinstadt versetzt, kurz nach Mitternacht, und fragt sich, was die Nacht noch bringen wird. Und sie bringt gute Musik, Phoenix von Gato Barbieri. Thank you. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Aus dem Emmons Verlag von den Autoren Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, hier präsentiert auf Radio Marabu. Heute mit dem Album Return to Forever von Chick Corea. Miles Davis ist sicherlich der Bandleader gewesen, bei dem die meisten stilbildenden Pianisten der Jazzgeschichte engagiert waren. Virtuosen wie Red Garland, John Lewis, Wynton Kelly, Bill Evans, Herbie Hancock oder Keith Jarrett, um nur einige zu nennen. In jeder Periode fand der Trompeter die für ihn perfekten Pianisten. Auch für seine Fusion-Phase. Sie ist auf das Engste mit den Keyboardern Joe Zawinul und Chick Corea verbunden, die Davis entscheidende Impulse gaben. Nachdem er Herbie Hancock bei Miles Davis ersetzt hatte und dort mehrere Jahre spielte, machte sich Chick Corea selbstständig und nahm das Album Return to Forever auf. Der Name wurde später von seiner Band übernommen. Es ist eine energievolle Musik, voll entspanntem brasilianischem Groove. Schon beim ersten Stück fühlt man sich nach Rio de Janeiro versetzt. Die Sonne brennt heiß, schläfrige Rhythmen umhüllen ein. Dann übernimmt Chick Coreas perlende Tonkaskaden die Führung. Lateinamerikanische Musiker wie Flora Purin im Gesang und ihr Mann Erto Moreira an den Percussion erden alles mit solidem südamerikanischen Fundament. Von diesem Album geht ein Zauber aus, dem man kaum widerstehen kann. Thank you. Radio Marabu präsentiert 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Ein Buch aus dem Emmons Verlag von den Autoren Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Heute mit dem Album Birds of Fire vom Mahavishnu Orchestra. John McLaughlin ist ein britischer Musiker, ein Gitarrist, der anfänglich im Bluesbereich tätig war, ehe er sich dem Jazz zuwandte. Ein exzellenter Gitarrist, der das Interesse von Miles Davis erweckte, der ihn in seine Band aufnahm. Nach den Jahren bei Davis, wo er entscheidendes Rüstzeug sich aneignen konnte, spielte er mit gleichgesinnten Musikern wie Jimi Hendrix, Tony Williams und anderen Größen. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit indischer Musik und Philosophie, wurde ein Anhänger des Gurus Sri Kinmoy, der ihm den Namen Mahavishnu gab. 1971 verließ er Davis Gruppe und gründete seine eigene Band, das Mahavishnu Orchestra. Zusammen mit dem Geiger Jerry Goodman, dem Keyboarder John Hammer, dem Bassisten Rick Laird und Billy Cobham am Schlagzeug. Ihnen gelang eine fulminante Mixtur von Jazz, Rock und fernöstlichen Einflüssen. Schon die Kombination einer rockigen E-Gitarre mit einer verstärkten Gitarre und der Verzicht auf Blasinstrumente prägte den ungewohnten Sound. Die erste Supergroup des Fusion war geboren. Doch trotz weltweiter Akzeptanz und beachtlicher Plattenverkäufe zerbrach die Band bereits bei der Aufnahme ihres dritten Studioalbums an internen Spannungen. We'll be right back. Roland kann vielleicht die Einleitung machen. Auf Radio Marabu hören Sie exzellenten Jazz aus den 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, einem Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Das Album Headhunters von Herbie Hancock zählt zu diesen 111 Platten. In den 60er Jahren war Herbie Hancock Mitglied des Miles Davis Quintett und hörte gleichzeitig Rockensemble wie Sly Stone oder James Brown. Als er sich schließlich von Davis trennte und seine eigene Gruppe gründete, wurde dieser Einfluss unübersehbar. Er machte eine Mischung aus Jazz und funkigen Soul-Rock. Nichts erinnerte mehr an seine sanften Stücke wie Cantaloupe Island oder Maiden Voyage. Mit der Platte Headhunters prägte Hancock den Fusion Jazz der nächsten Jahre. I'm